Erster ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter der Himmel zeigt die Größe von Gott. Die Welt zeigt seine Arbeit. Dritter jeder Tag erzählt davon. Jede Nacht zeigt es uns. Vierter sie benutzen keine Sprache. Man hört keine lauten Worte. Fünfter aber man sieht sie überall auf der Erde. Gott gab der Sonne dort ein Haus. Sechster die Sonne kommt heraus wie ein glücklicher Mann. Sie läuft gerne ihren Weg. Siebter sie geht von einer Seite zur anderen. Nichts bleibt vor ihrer Hitze versteckt. Achter das Gesetz von Gott ist perfekt. Es gibt der Seele Kraft. Gottes Wort ist sicher. Es macht klug. Neunten Gottes Regeln sind richtig. Sie machen das Herz froh. Gottes Gebot ist klar. Es hilft den Augen. Zehnter Gott zu ehren ist gut. Das bleibt für immer. Gottes Urteile sind wahr und gerecht. Elfter sie sind wertvoller als viel Gold. Sie sind süßer als Honig. Zwölfter deine Regeln warnen mich. Wer sie hält, bekommt eine Belohnung. Dreizehnter wer kennt alle seine Fehler? Bitte vergib mir meine geheimen Sünden. Vierzehnter schütze mich vor stolzen Menschen. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich frei von Schuld. Fünfzehnter meine Worte sollen dir gefallen. Mein Denken soll dir gefallen. Gott, du bist mein Fels und mein Retter.